Ding. Club Ding mit Florian. Einen schönen Montagabend. Hier ist das Club Ding, die Sounds of the Underground in the Mix. Ich habe sie in der Hand, die Plastic Free Party, eine Vinylplatte, die zu 100% biologisch abbaubar ist. Und sie besteht aus irgendwelchen Bakterien. PHA nennt sich dieses Material. Blondish hat sie gemacht und wird eine Stunde lang bei uns heute auflegen. Und wir werden wahrscheinlich auch etwas über diese Bakterienplatte erfahren. Desperta, damit geht's los mit Effect Remix. Emotionaler, schöner, uplifting Remix von dem Titeltrack, von der 3-Track-EP. Ist am 6. September rausgekommen. Carl B, Sinfonia-EP, High Energy mit so ein bisschen 80s Disco-Vibes. Und David Guetta, Never Going Home Tonight, gibt totale Lana Del Rey-Vibes. Aber in geil. Die Stimme von Madison ist crazy, ähnlich so zu der so ein bisschen von Lana. Und das wird Spaß machen. Gleich für euch im Clubding. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. We'll be right back. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. 22 Uhr. Es ist Lana Del Rey, nein, es ist Madison. Es war Never Going Home Tonight, David Guetta, Alesso mit Madison, Love. Das Clipping, die Sounds of the Underground in the Mix für euch, jetzt mit Fred Again, Glow und Just Stand There. Wirklich nicht in Worte zu fassen, wie besonders Fred Again wieder einen Track zusammengebaut hat. In diesen sehr verschiedenen Sample-Vocals baut sich schön auf. Ebenfalls ist es auf dem Album 10 Days, Ende August ist das veröffentlicht worden. 10 Songs, 10 Tage, das ist einer davon. Jetzt hätte ich für euch dann auch noch gleich Jaden Boysen und Let's Go, Surferboy aus Los Angeles mit geilen DJ-Skills, aber ursprünglich auf Sylt, ja, tatsächlich diese deutsche Insel. Gleich für euch im Clipping. I just stand there. It's been a while since I heard my own voice. I just stand there, just before she says that she loves me. Oh. loves me. She loves me. I made you. I sit with the night in appreciation of this ability to hear a world. I'm alive. I'm alive and I can feel it. She loves me. And I just stand there. And my one bed apartment feels like a coliseum. I feel pretty, but in a handsome way. She loves me. And I just stand there. And she looks at me like she's taking photos. I just stood laughing. At full lung capacity. And the first crunch of potato, cheese, and onion crisps. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Go. Go. Go. Let's go. Go. Go. Go. Let's go. Go. Go. Go. Let's go. Get the fuck. Let's go. Let's go.

und I only smoke when I drink. So heißt zumindest dieser Song. Und es ist Nimino. Dieses Problem kennt der ein oder andere vielleicht. Normalerweise qualmt man nicht, weil wir wissen, es ist nicht gesund. Wir tun es aber manchmal, wenn wir uns overthinken. Oder wenn wir drinken. Ja. Genau. Schöne Melodie und Lyrics und ein interessanter Tracktitel. Molly Mouse hätte ich für euch auflegen mit Making Me, Leaders of the New School 2024 Volume 2. Ist so ein Konzept vom Tool Room Tracks Labels, wo neue und upcoming Artists der Szene vorgestellt werden. Schönhausig ist das Ding definitiv. Ilios und Barry and Toss hätten wir gerne nochmal mit dabei mit Dance, klassischer House Cut. Aus dem Duo aus Schottland. Und Paul and Me, Not the Same. Auch aus der Leader of the New School EP. Gleich für euch im Clubding. unser Ding. Club Ding. Oh. Die angesagtesten Songs aus den Clubs. Unser Ding. Club-Ding. Sansade. Club Ding. Live Mix. In the backseat, living our life. Living our lives. We're moving, we're running out of time. Moving, we're running out of time. était un rêve ou un mauvais film. Une italienne, il était son âme, son essentiel. Il aimait Candide, sa bohémienne. Elle était gauche, elle était droite sur la débauche. Duquel dégoût, son mot dans sa poche. Elle a compris dans. Ding. Das war für euch Felix Jähn und Dream Come True im Extended Mix. Könnte man wirklich hypen, definitiv, mit dem schönen Trans-Edit. Dann hattet ihr Bennett aufliegen. Ja, Vois-tu sur ton chemin gab's vorher. Sample ist nicht ganz so bekannt, aber Bennett aus Koblenz bleibt seine Vorliebe für französische Sample offenbar treu. Habt ihr vorher gehört mit diesem Techno-Mix. Dann hatten wir Luxurians und Living Our Lives ebenfalls von diesem Paul and Me Ding, lief auf der New School EP. Und Paul and Me lief im Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Apropos, wir hätten jetzt eine Stunde lang Blondish für euch an den Plattenteller. different juice. ATL, this shit ludicrous. Know me well, they know who that is. Life right here is just hysterical. Yeah, we're here, no, we sneaking those. Yeah, those here, you can't handle those. Enemies, in my egg. And ace of diamonds with ace of spades. We echo white, ain't no Mandalay. You can't get in, oh. Dubai shit, Dubai whips. ATL, this shit ludicrous. Know me well, they know who that is. Dubai shit, Dubai. guess you wonder where I've been. I guess you understand. Trust me. But she caught me on the counter. Saw me banging on the sofa. I even had her in the shower. She even caught me on camera. Saw the marks on my shoulder. Heard the words that I told her. Heard the screams getting louder. She stayed until it was over. Honey came in and she got me red-handed, creepy with the girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. I had tried to keep her from what she was about to see. Why should she believe me when I told her it wasn't me? Me on the counter, saw me banging on the sofa. I even had her in the shower. She even caught me on camera. Saw the marks on my shoulder. Heard the words that I told her. Heard the screams getting louder. Stayed until it was over. Honey came in and she got me red-handed, creepy with the girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Right. It's party time. Ding. Unser Ding. Club Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Hoy te quiero ver celebrando porque así tiene que ser. Vivir es un placer. Brindaremos juntos al amanecer. Blonde Chaya, illegal rave. Kaliskaya, dreckig ist der Taste. Sushi Paris, illegales Haze. Sie schreibt eine Nachricht, doch sie kriegt kein zweites Date. Blonde Chaya, illegaler Rave. Kaliskaya, dreckig ist der Taste. Sushi Paris, illegales Haze. Sie schreibt eine Nachricht, doch sie kriegt kein zweites Date. Frisch verpackte Baggies, frischer Brandy on my back. Nimm ne Chaya mit zu Penny, sie will billigen Sekt. 2 Euro ärmer auf dem Weg, schon Hacke. Scheinwerfer hell, Boden voller Pappe. Tunnel Rave, Trommel für kaputt, ich hör kaputten Bass. Das bedeutet asozialer Suff. Unter asozialem Pegel wird asozial gespuckt. Zigaretten bleiben kleben neben Asche und Schutt. Wir fahren mit Uber heute Nacht in die Stadt rein. Leere Straßen, leere Flaschen, ferner Bass. Leere Lagerhalle, brüchiger Backstein. Unsere Beine sind vom Stacheldraht zerkratzt. Hoy te quiero ver celebrando porque así tiene que ser. Vivir es un placer. Brindaremos juntos al amanecer. Blonde Chaya, illegal rave. Kaliskaya, dreckig ist der Taste. Sushi Paris, illegales Haze. Sie schreibt eine Nachricht, doch sie kriegt kein zweites Date. Blonde Chaya, illegal rave. Kaliskaya, dreckig ist der Taste. Sushi Paris, illegales Haze. Sie schreibt eine Nachricht, doch sie kriegt kein zweites Date. Tanta mujer tan hermosa, con el ringo bamba se ponen cariñosa. El man que le canta porque son hermosa. Acá no es todos son peligrosa. Mucho calor y poca ropa. Tanto sudor pero nunca se agotan. Si ponen on falla con el bajo rebota. Chibi nunca falla y la rumba explota. Nena ponte bien bonita.